Kinder, Frühstück. Mach doch mal das Radio an. Hat jemand zufällig meine Brille gesehen? Nee, aber gehört. Papa! Ja? Ich kann nicht mehr mit ansehen, wie du dich abschuftest. Mach doch endlich die Küchentür zu. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Wir nehmen uns ein nasses Handtuch und stellen uns vor den Spiegel. Dann nehmen wir die rechte Fußspitze und führen sie in locker kreisender Bewegung zum linken Nasenflügel. So stehen bleiben, nun den linken Fuß an den rechten Nasenflügel, aber immer locker kreisen. So, war doch gar nicht so schwer. Jetzt den rechten Arm durch die Beinschere am Nacken vorbei zwischen die Schulterblätter. Dort liegen lassen. Mit der anderen Hand lassen sie ein Medizinball locker auftippen. Und eins und zwei und eins und zwei. Und morgen, meine Damen und Herren, verrate ich Ihnen die Auflösung des Knotens. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Kann mir einer sagen, wie spät es ist? Ah ja. Sag mal, wollt ihr nicht langsam zur Schule? Was heißt denn, wir wollen? Noch ein Toast, noch ein Ei, noch ein Kaffee, noch ein Brei. Etwas Marmelade, etwas Konfitüre. Schmeiß doch mal die Butter rüber. Ja, gern.